WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zum vorletzten Tag einer Hörspielwoche, die vor dem Hintergrund der heute endenden Westbalkan-Konferenz auf vielfältige Weise den Blick in eben jene Richtung richtete, unter dem Titel Ey Jugo. Wir haben Geschichten zusammengestellt, die nach den Kerben fragen, die der Krieg hinterlassen hat, 20 Jahre nachdem 1999 die NATO in den Kosovo-Krieg eingestiegen ist. Eine behauptete humanitäre Intervention, nach der Jugoslawien zerfiel. Und die Konflikte blieben. Auch das heutige Stück stammt von einem serbischen, mehrfach ausgezeichneten Autor, Aleksandar Obrenović, 1928 in Belgrad geboren. Er war Schauspieler, Maler und Journalist, schrieb mehrere Theaterstücke und Fernsehfilme sowie über 60 Hörspiele in mehr als 20 Ländern sind seine Stücke erschienen. In Ich heirate ein Fahrrad erzählt er von der Vortragsreise des Lehrers Stefan Navokovic, dessen Erlebnisse und Begegnungen dabei immer bizarrer werden, die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit verschwimmen. Ich heirate ein Fahrrad. Hörspiel von Aleksandar Obrenović. Ja, nur noch einen Augenblick. Einen Augenblick bitte, ich muss mich konzentrieren. Ja, wir können anfangen. Ich glaube, jetzt bin ich bereit. Sie erinnern sich hoffentlich, dass ich Ihnen von meinem fotografischen Gedächtnis erzählt habe. Ich will es aber für alle Fälle wiederholen. Das ist die Art von Gedächtnis, das alle Details eines Ergebnisses sogar gegen den Willen registriert, ohne Rücksicht auf ihre Wichtigkeit. Das macht es einem oft schwer, das Wesentliche zu erfassen, aber man kann nichts dagegen tun. Ich weiß, dass Sie das wussten, aber ich wollte es für alle Fälle wiederholen. Also es war so, wenn ich aufstehe und auf und ab gehe, fällt mir das Erzählen leichter. Das stört Sie doch nicht, oder? In Dragovac kam ich mit großer Verspätung an, weil dem Bus auf der Landstraße ein Reifen geplatzt war. Ich ging also gleich in die örtliche Bücherei, um dort meinen Vortrag zu dem Thema »Die Probleme der Kindererziehung im Vorschulalter« zu halten. In dem Saal war es kaum wärmer als draußen. Und draußen herrschte eisige Kälte. Die Zuhörer hatten sich hauptsächlich um den Ofen gruppiert und hörten mir sanft vor sich hin dämmern zu. Mich störte das nicht, weil ich diesen Vortrag, den ich schon in 59 verschiedenen Städten und Städtchen gehalten habe, so leid bin, dass ich ihn selber schon nicht mehr hören kann. Höflicher Beifall und das Rücken von Stühlen begleitete das Ende meines Vortrags. Die Zuhörer warfen mir beim Verlassen des Saals Blicke zu, tuschelten miteinander und gingen in die klirrend klare Dezembernacht hinaus. Verlegen nickte ich ihnen zum Abschied zu, als auch schon die Organisatorin der Veranstaltung, eine Frau mit einem prächtigen, dunklen Schnurrbart, an mich herantrat, mir zum Zeichen des Dankes und der Anerkennung kräftig die Hand schüttelte und dabei loszwitscherte, so etwas außerordentlich Schönes habe man in ihrem Städtchen schon lange nicht mehr gehört. Sie würde den Vortragenden gern zu sich nach Hause zum Abendessen einladen, wobei man sich in das Thema des Vortrags noch eingehender vertiefen könnte. Aber leider dürfte sie es nicht, weil... Wenn man schrecklich eifersüchtig ist, seit dem Tag, als ich ihn in der Bahnhofslagerhalle auf Säcken voll Knoblauch mit der Gaga Saraga in Flagranti ertappt habe. Der Knoblauch war zum Export nach England bestimmt. Stellen Sie sich das nur vor. Knoblauch. Wären es wenigstens Zwiebeln gewesen oder neue Kartoffeln. Allerdings gibt es die um diese Jahreszeit nicht. Wie dem auch sei. Er hätte es doch auch auf Bohnen treiben können. So hat er mir den Knoblauch für immer verleidet. Dieser Lüstling. Ja, dann muss ich Ihnen noch sagen. Wir gingen hinaus. Am dunklen Himmel blinkten die Sterne und unten auf der schlecht beleuchteten Straße bildete der leise Nordwind eine Eiskruste auf den Pfützen, die vom morgendlichen Matsch übrig geblieben waren. Ich atmete tief durch und spürte, wie mir die geruchlose Frische durch die Nase und die Kehle in alle Lungenkapillare drang. Auch die liebenswürdige Organisatorin schnupperte leidenschaftlich die kalte Nacht und sagte... Wie wunderbar, diese Luft, frei von Mottenpulver. Das riecht wirklich äußerst unangenehm. Ja, es stinkt mit Verlaub. Dabei ist es sogar fraglich, inwieweit und ob es überhaupt seine Aufgabe erfüllt, nämlich die Motten zu vernichten. Es tut mir wirklich leid, dass Sie während des ganzen Vortrags den Mottenpulvergeruch einatmen mussten, der Ihrer Großstadtlunge gewiss nicht bekommt. Ich bin im elegantesten Teil der Hauptstadt aufgewachsen, erst nach langer Zeit und nur mit Mühe und Not daran gewöhnt, an den Mottenpulvergeruch. Aber was bleibt einem übrig? Unsere Bücherei steht, wie auch alle anderen im Lande, finanziell auf sehr schwachen Füßen. Sie wissen ja, wie das bei uns mit der Kultur ist. So sahen wir uns gezwungen, den größeren und schöneren Teil des Gebäudes an das, mit Verlaub, Arschkontor, das antistatische, reine Schurwolle-Kontor zu vermieten, dessen Mottenpulvergeruch unter der zweiflügeligen Tür hindurch zu uns herüberströmt. Das Arschkontor zahlt die Miete fast regelmäßig und gar keine so schlechte, sodass wir davon leben können. Auch Ihr Vortrag wird aus diesen Mitteln bezahlt. So etwas nennt man das Zusammenschmieden von Wirtschaft, Erziehung und Kultur zu einer nicht mehr zu brechenden Kette des Fortschritts und der allgemeinen Prosperität als solcher. Sie runzeln die Stirn, aber keine Sorge. Bis das Geld auf Ihrem Konto landet, ist der Geruch des Mottenpulvers längst verduftet. Dafür stehe ich gerade. Ich sage Ihnen im strengsten, ich unterstreiche, im strengsten Vertrauen, denn das geht auf meine Kappe. Wegen der außerordentlichen Qualität Ihres Vortrags habe ich das vereinbarte, zugegeben sehr bescheidene, Honorar unseren Möglichkeiten entsprechend um 50% angehoben. Aber ich bitte Sie, das war doch nicht nötig, sagte ich verlegen. Kommen Sie mir nicht mit, das war nicht nötig. Gleich morgen früh weise ich es an. Kein Wort mehr darüber. Schade, dass das Lager des Kontors jetzt schon geschlossen ist. Denn dort kann man, wenn man über die richtigen Beziehungen verfügt, manchmal schöne Stücke günstig erwerben. Sie hängen die Jacke 2-3 Tage in den Durchzug und von dem Mottenpulver ist dann kaum noch was zu merken. Wenn Sie wollen, könnte ich jetzt schnell beim Lagerleiter zu Hause vorbeischauen. Aber nein, es geht doch nicht. Zu dieser Stunde ist er leider immer schon stockbesoffen. Da kann er nicht einmal mehr auf den Beinen stehen, geschweige denn was anderes tun. Schade. Er ist ein netter Mensch. Aber die Trauer um seinen Maulbeerbaum hat ihn ruiniert. Vor seinem Haus stand ein schöner, großer Maulbeerbaum, schwarze Maulbeeren. Als Kind verbrachte er die schönsten Stunden seines Lebens in seiner Krone. Aber eines Tages beschloss man im zuständigen Amt, die Straße zu verbreitern, wegen des starken Verkehrsaufkommens, Sie wissen schon. Und der Maulbeerbaum war zum Tode verurteilt. Aber da ist nichts zu machen. Der allgemeine Fortschritt erfordert halt Opfer. Nicht wahr? Doch seitdem ist der Lagerleiter der tiefsten Trauer und dem schärfsten Schnaps verfallen. Dazu ist er auch noch alleinstehend. Und wenn er betrunken ist, kann er weder aus dem Bett aufstehen, noch hat er jemanden, der ihm neuen Schnaps bringen könnte. Schreckliches Schicksal. Tagsüber atmet er Mottenpulver ein, nachts trauert er seinem Maulbeerbaum nach. Schwarze Maulbeeren wohlbemerkt. Gute Nacht, sagte ich mit frostiger Stimme. Die Organisatorin in ihrem engen Rock wurde auf einmal unruhig. Ich würde Sie ja liebend gern zum Hotel begleiten, aber Sie wissen, wie die Menschen hier sind. Übrigens, Sie können es nicht verfehlen. Laufen Sie nur geradeaus, biegen Sie nach etwa 500 Metern nach rechts und da sehen Sie gleich den goldenen Pflug, unser einziges Hotel. Gute Nacht, sagte ich und machte mich entschlossenen Schrittes auf den Weg. Die schnurrbärtige Person im engen Rock lief weinerlich hinter mir her. Ich habe für Sie ein Zimmer reserviert. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Danke. Gute Nacht, sagte ich mit noch frostigerer Stimme und entfernte mich immer schneller von ihr. Ich bin sicher, obwohl ich es nicht sah, dass mir die Organisatorin einen wütenden Blick zuwarf, sich über ihren Schnurrbart strich und hinter mir herrannte. Es war tatsächlich so, denn bald hatte sie mich eingeholt und lief neben mir her. Bitte, bitte warten Sie doch. Moment, ich wollte Ihnen sagen, es freut mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben. Verwandte Seelen finden stets zueinander. Das war schon immer mein Credo. Ich hoffe, ich kann Ihnen bald wieder einen Vortrag organisieren. Zum Beispiel aus der Mikrobiologie. Oder aus der Geschichte der alten Slawen. Oder über die Probleme der modernen Trigonometrie. Das haben wir für das nächste Quartal geplant. Und dann könnten wir uns noch einmal sehen. Und bestimmt noch näher kennenlernen, sagte diese Frau, wobei sie den Zeigefinger der linken Hand über ihren Schnurrbart gleiten ließ und mit der rechten meine rechte Hand so fest ergriff, dass sie dabei fast zermalmte. Wir blieben so unter dem blassen Licht einer Straßenlaterne stehen. Damit wir uns richtig verstehen, wenn Sie denken, dass ich so eine Gaga-Saraga bin, die auf Knoblauchsäcken in der Lagerhalle des Bahnhofs ihre Sprechstunden abhält, dann irren Sie sich gewaltig. Ich liebe meinen Mann abgöttisch, obwohl dieser Seitenspringer das gar nicht verdient. Ich bin treuer als Penelope. Merken Sie sich das? Falls Sie etwas in diese Richtung vorhaben sollten, schminken Sie es sich gleich ab. Wenn Ihre Gefühle jedoch tief und ehrlich sind, wenn unsere Beziehung, unsere emotionale Beziehung in eine glückliche und dauerhafte Ehe einmünden könnte, dann allerdings wäre ich sofort zum Äußersten bereit. Ja, dann gibt es hier hinter diesem Zaun eine intime, warme, lauschige Ecke und wenn eine... Sie verstehen doch. Beendete erregt keuchend die Organisatorin meines ausgezeichneten Vortrags die Darlegung ihrer Ansichten und ihrer Bedingungen für eine glückliche Zukunft. Mit einem heftigen Ruck befreite ich mich aus ihrem feurigen Griff und floh in die Dunkelheit. Du Schlappschwanz, du Elender, was bildest du hier ein? So ein Hauptstadtschuft. Nicht einmal der Stellvertreter des Kreisdirektors ist so mit mir umgesprungen. Nicht einmal der Kreisdirektor selber, noch nicht sein Sekretär. Aber dieser selbsternannte Intellektuelle nimmt sich das raus! Und ich war nur so dumm, für diese Memme mein aufreizendstes Kleid anzuziehen, statt es für echte Männer aufzuheben. Ich denke auch nicht daran, ihm das Honorar für sein Gelabere anzuweisen. Das war mehr als schwach. Reiner Zeitverlust. Endlich verlor sich ihre Stimme und ihre Gestalt. Und nach langem Umherirren in der Dunkelheit erreichte ich mit erfrorenen Ohren und mit einer roten Nase das Hotel zum Goldenen Pflug. Ich trat mit meiner Reisetasche ein. In der Mitte der Gaststube brannte ein großer gusseiserner Ofen. Durch den dicken Zigarettenrauch In dem ich fast erstickte, konnte ich die Gesichter der Domino- und Kartenspieler nur erahnen. Das Radio dudelte Volksweisen. Und der Kellner sinnierte am Tresen darüber, ob er die Gläser spülen oder das bis zu einer günstigeren Gelegenheit aufschieben sollte. »Guten Abend«, sagte ich. »Entschuldigen Sie, ist dies das Hotel zum Goldenen Flug?« »Hotel? Eine gewöhnliche Absteige ist das. Wozu braucht dieses Kaff auch ein Hotel?« schon gut, verzeihen Sie. Ich bin Stefan Novakovic.« »Angenehm. Ich bin Peras Savatijevic, genannt Jika Asparagos.« »Sehr erfreut. Für mich soll hier ein Zimmer reserviert sein. Ich bin vom Bus direkt zum Vortrag gegangen und so habe ich es nicht geschafft, meine Sachen hier abzustellen.« »Ah, wie sind das?« »Ja.« »Die Gemeindebücherei hat ein Zimmer für Sie reserviert, stimmt's?« »Ja.« »Ich möchte wissen, warum die am laufenden Band irgendwelche blöden Vorträge veranstalten. Und zwar mit Vorliebe Samstag und Sonntags, wenn im Fernsehen die besten Sachen laufen.« »Ich würde gern etwas essen.« »Selbstverständlich, selbstverständlich. Nur, es gibt leider nichts mehr. Der Grill ist kalt aus Mangel an Fleisch. Wie wäre es mit einer Büchse Ölsardinen?« Einverstanden. Und dazu eine Tasse Tee.« »Tee? Was für ein Tee?« »Tee gibt es nicht. Vielleicht ein Grog?« »Na gut, aber beeilen Sie sich bitte. Ich bin sehr müde und morgen muss ich früh raus, um den Bus zu kriegen«, sagte ich. Nachdem ich die Sardinen aufgegessen und das, was Pera Savatijevic, genannt Jika Asparagos, kühn als Grog bezeichnete, ausgetrunken hatte, bat ich um den Zimmerschlüssel. »Bitte schön, Zimmer Nummer 2. Das Einzelbettzimmer, das Beste im Haus.« »Danke, das ist ja sehr...« »Haben Sie Streichhölzer?« »Nein, ich bin nicht Raucher.« »Wozu brauchen Sie Streichhölzer?« »Nicht ich brauche welche, sondern Sie.« »Wozu?« »Um das Feuer anzumachen im Ofen. Alles ist schon gerichtet. Sie brauchen es nur anzuzünden. In 2 Minuten wird es warm sein, wie in einem türkischen Bad.« »Hier haben Sie Streichhölzer, kosten nichts. Heute spendiere ich sie.« »Vielen Dank.« »Meine Katze hat 5 Junge bekommen. Echte Tiger. Gute Nacht.« »Gute Nacht«, sagte ich. Ich stieg die wackelige Holztreppe hoch, fand mein Zimmer, trat in 15 Kubikmeter eiskalter Luft ein, bemerkte in einer Ecke den Kohleofen, öffnete ihn und sah, dass ich in der Tat nur noch ein Streichholz anzuzünden und in den Ofen hineinzuwerfen hatte. Das alte Papier und das Anmachholz fingen, oh Wunder, sogleich Feuer und das Zimmer füllte sich postwendend mit Rauch, während aus dem Ofen außer Rauch auch noch eine Flamme schoss. Denn es fehlte das Ofenrohr. Mit tränenden Augen und in panischer Angst griff ich zum Wasserglas auf der Kommode und goss hustend den Inhalt in den Ofen. Ich eilte hinunter. »Ich bitte Sie, an dem Ofen in meinem Zimmer fehlt das Ofenrohr.« »Was?« »Wieso?« »Es ist einfach nicht da. Oh mein Haar, hätte ich einen Brand verursacht. Zum Glück war Wasser im Krug.« »Bei uns sind die Krüge stets mit Wasser gefüllt. Aber das mit dem Ofenrohr kommt mir merkwürdig vor.« »Ach ja, das ist tatsächlich nicht da. Das kann auch gar nicht da sein.« »Das habe ich gestern Raka gegeben, damit er es Meister Pischter zum Flicken bringt. Morgen ist es fertig, ganz sicher. Meister Pischter ist ein Mann, der sein Wort hält.« »Aber ich reise morgen ab, in der Frühe.« »Das weiß ich doch, das haben Sie mir schon gesagt.« »Na gut, dann erwartet Sie das Ofenrohr, wenn Sie nächstes Mal zu uns kommen.« »Bitte geben Sie mir ein anderes Zimmer, ich erfriere sonst.« »Wir haben keine Einzelbettzimmer mehr. Das war eigentlich unser einziges. Wir haben nur noch ein Zweibettzimmer, aber da wohnt schon Herr Naum.« »Ein sehr feiner Herr. Ein Mann von Welt. Er müsste jeden Augenblick aus dem Kino kommen. Jedes Mal, wenn er hier ist, geht er ins Kino. Das lässt er sich nicht nehmen.« Das macht mir nichts. Ich hoffe, in dem Zimmer gibt es ein Ofenrohr.« »Aber natürlich. Das versteht sich doch wohl von selbst.« Ich bekam den Schlüssel von Zimmer 1, suchte mir das Bett aus, zündete das Feuer an und setzte mich eingewickelt in eine Decke an den Ofen, um möglichst schnell warm zu werden. Die Schublade der Nachtkommode war mit alten Zeitungen ausgelegt. Ich zog sie heraus und begann zu lesen, ohne die Zeitungen aus der Schublade zu nehmen. Man hörte nur das Bullern des Ofens und mein eigenes Zähneklappern. Bald aber vernahm ich auch Klopfen an der Tür. »Herein«, sagte ich. Das Zimmer betrat ein glattgekämmter, kleinwüchsiger und blässlicher Mann, der einen schweren Wintermantel mit Fischgrätmuster trug. Guten Abend. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen Bekanntschaft zu schließen. Ich bin Naum Alexisch, Handlungsreisender von Beruf, wenn's beliebt. Sehr erfreut. Stefan Novakovic, Lehrer. Lehrer? Ein schöner Beruf. Ein sehr schöner. Auch ich wollte einmal Lehrer werden, aber dann sagte ich mir, das Glück besteht nicht allein aus einem Titel, nicht wahr? Und wenn man ehrlich ist, trägt der Lehrerberuf doch ziemlich viel zur Volksverdummung bei, nicht wahr? Jahrelang plappert man für ein miserables Gehalt, immer dasselbe wie ein Papagei, und dazu nehmen die Schüler einen auch noch auf den Arm. Ist es nicht so? Natürlich ist es so. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe doch selbst viele Jahre in der Schule verbracht. Als Schüler, wenn's beliebt. Außerdem lebt man als Lehrer immer an einem und demselben Ort wie ein Tier in einem stinkigen Käfig. Aber ich brauche ständig Bewegung. Ich will immer neue Menschen kennenlernen. Insbesondere Frauen, wenn's beliebt. Darunter finde ich auch immer welche, die sich nebenbei vernaschen lassen. Was sie aber nicht als Untreue werden dürfen. Ich liebe nämlich meine Frau und sie liebt mich ebenfalls. Und deshalb würde ich sie nie, nicht einmal im Traum betrügen. Aber so ein Schnellschuss aus der Hüfte, das zählt nicht. Das ist gerade so viel, dass man nicht vergisst, wie es geht. Und nebenbei lernt man auch immer etwas Neues. So bin ich halt gestrickt, wenn's beliebt. Ich habe auch keine Angst, mir irgendeine anrüchige Krankheit zu holen, denn mein Nachbar Trailo, ein berühmter Kräuterheiler, Gott hab ihn selig, sagte mir auf dem Sterbebett, mein Junge, hab keine Angst vor AIDS, obwohl das die schlimmste aller Krankheiten ist. Hauptsache, du hast ein Heilmittel dagegen. Schreib dir das Rezept auf. Um von AIDS geheilt zu werden, muss ein Mann 7 Frauen anstecken. Dadurch reinigt er sich und wird wieder gesund. Ich halte mich an dieses Rezept und bin der Gesündeste in meiner ganzen Gemeinde. Nicht einmal die Inflation kann mir was anhaben. Das Rezept trage ich bei mir in der Brieftasche. Wollen Sie sehen? Nicht nötig, danke. Oh, haben Sie Angst? Ich bin doch gesund wie ein Fisch im Wasser. Nein, ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen wirklich. Der Asparagus da unten hat mir erzählt, was Ihnen passiert ist. Der ist aber auch eine Type. Darum gehe ich gleich ins Kino, sobald ich in dieses Kaff komme. Egal, was gespielt wird, Hauptsache, ich sitze nicht in der verqualmten Gaststube. Als ich eingeschult wurde, war ich schwach auf der Lunge. Darum muss ich aufpassen, wenn's beliebt. Ich muss wirklich aufpassen. Und im Kino kann man auch immer wieder willige Weiber finden. Steht was in der Zeitung? Fragte mich Norm, da er mich mit der Schublade in den Händen sah. Nichts Besonderes, sagte ich. Es steht da etwas über Rekordaussaat von Zuckerrüben. Ja, ja. Und über die Kreditvergabe zur Anschaffung von Kleintraktoren. Schon vor einem Monat habe ich das gelesen, als ich zuletzt hier war. Der Asparagus könnte sie öfter austauschen, damit die Gäste nicht immer denselben Kram lesen müssen. Also zumindest die Stammgäste wie ich, wenn's beliebt. Sagen Sie, verstehen Sie etwas von Transistorradios? Nein. Schade. Dabei machten Sie mir gerade den Eindruck als traurig. Das ist wirklich traurig. Ich habe nämlich immer ein sehr gutes Transistorradio bei mir. Aber heute krächzte es plötzlich und wollte dann keinen Ton mehr von sich geben. Schicksal. Dabei mag ich Musik vor dem Schlafen gehen. Hier. Ich habe auch Fotos bei mir von den Weibern, die ich so nebenbei vernascht habe. Alle mit Widmung. Möchten Sie sie sehen? Danke. Ist nicht nötig. Die sind gut vor dem Einschlafen. Man träumt schön davon. Mag sein. Gute Nacht. Ich habe es doch nur gut mit Ihnen gemeint. Ich schob die Schublade in den Nachtkasten zurück, zog mich aus und legte mich ins Bett. Es fröstelte mich noch immer. Daher breitete ich meinen Mantel über die Decke. Aber das Frösteln hörte nicht auf. Norm schürte das Feuer, warf noch etwas Kohle in den Ofen, machte das Licht aus und ging ebenfalls zu Bett. Ich schloss die Augen, atmete durch den offenen Mund die lau gewordene Luft ein und öffnete meine Hände, die sich von selbst zu Fäusten geballt hatten. Gleich danach spürte ich, dass sich meine Zehen verkrampften. Es gelang mir irgendwie, sie zu lockern, aber dann tanzten plötzlich bunte Kreise vor meinen Augen. Sie dehnten sich aus und verwandelten sich in unzählige Köpfe der schnurrbärtigen Organisatoren im engen Rock. Die Schnurrbärte wucherten, kochen unter meinen Augenlidern hinaus, bedeckten mein Gesicht und erreichten meinen Hals, schlangen sich um ihn und würgten ihn wie Arme eines Polypen. Ich werde erdrosselt, schrie ich in Panik und riss die Augen auf. Ich zitterte erschrocken, während aus dem Kohleofen das Gelächter der Frau schallte, die ihren Mann in Flagranti ertappt hatte, in der Lagerhalle des Bahnhofs, auf den Knoblauchsäcken, die für England bestimmt waren. Ich seufzte tief und suchte mein Heil in der Seitenlage. Das Bett knarrte fürchterlich. Herr Nachbar, hey, Bettnachbar, können Sie auch nicht schlafen? Doch, doch, ich war fest eingeschlafen, antwortete ich mit gestellt schläfriger Stimme. Sie Glückspilz. Ich dagegen habe noch kein Auge zugemacht. Ständig sehe ich mein Transistorradio vor mir. Sonst schlafe ich wie ein Neugeborenes. Wieso verstehen Sie als Lehrer nichts von Transistoren? Ja, mal schade ist das. Wäre ich Lehrer geworden, würde ich was davon verstehen. Wenn Sie es mir repariert hätten, hätte ich Sie anständig bezahlt und wäre jetzt schon längst eingeschlafen. Das heißt, die Musik hätte mich eingelullt. Es muss aber nicht unbedingt Musik sein. Nachrichten tun es auch. Die sind zwar voller Lügen, aber zum Einschlafen sind sie prima. Jede interessante Sendung ist gut dafür. Aber bei Nachrichten schlafe ich am schnellsten ein. Traurig, traurig. Herr Lehrer, möchten Sie nicht doch versuchen, mein Transistorradio zu reparieren? Ich zahle Ihnen das Doppelte. Nein, danke. Gute Nacht. Sie sträuben sich ja geradezu. Aber so ist unsere ganze Erziehung und Bildung, wenn's beliebt. Früher war das anders. Wirklich traurig. Aber was ist nun mit dem Ofen los? Als wäre er ein Eisschrank. Norm knipste das Licht an, fuhr mit seinen Füßen in die Pantoffeln, warf sich den Mantel über und sagte: Jetzt bring ich ihn in Ordnung. Es stört Sie doch hoffentlich nicht, dass ich das Licht angemacht habe. Ohne meine Antwort abzuwarten, eilte er zum Ofen und tätschelte seine Flanken. Eiskalt bist du, mein Lieber. Mach das Maul auf. Norm öffnete die Ofentür und begann, Kohle hineinzuschaufeln. Ein Kohlestück blieb in dem eisernen Rachen stecken. Was ist? Hast du dich verschluckt? Gleich hau ich dir alle Zähne in den Schlund. Norm nahm den Schürhaken und schlug damit auf den stecken gebliebenen Kohlebrocken. Schwarze Stücke flogen überall im Zimmer herum. Leiser, sie machen noch alle wach. Immer noch besser als zu frieren. So, und noch einmal. Jetzt wird er bis zum Morgen schnurren. Oho, nun brennt er wieder ganz schön. Hören Sie, Herr Nachbar, hätten Sie nicht Lust, etwas zwischen die Zähne zu kriegen? Nein, danke. Warum nicht? Das tut doch gut. Immer wenn ich nicht einschlafen kann, muss ich etwas essen. Ich kann mehr verdrücken als drei Mannskerle von 100 Kilo und dennoch bin ich schlank wie ein Jüngling. Und weißt du warum? Weil ich mich bewege und regelmäßig Sex habe. Aber es ist wichtig, sich vor dem Schlafengehen satt zu essen, weil dann das Blut aus dem Hirn in die Wamme hinunterfließt und dann kannst du herrlich schlafen. Die Schlaflosigkeit kommt von zu viel Blut im Kopf, wenn's beliebt. Das Blut drückt aufs Hirn, lässt es nicht ausruhen, lässt nicht zu, dass sich seine Windungen strecken. Aber wenn du deinen Ranzen füllst, läuft das ganze Blut dorthin. Dein Kopf wird leer und sieh da, die Sache ist geritzt. Komm, iss doch ein bisschen. Nein, nein, nein. Meine liebe Frau, ich bete sie an, hat mir ein leckeres Hühnchen zubereitet und auch hausgemachte Sülze mitgegeben, ohne die ich nirgendwohin verreise. Die Sülze ist voller Knoblauch und der ist wiederum die beste Medizin gegen Grippe und gegen verschiedene Ansteckungen, die man sich in solch abgelegenen Gegenden wie dieser im Handumdrehen holen kann. Komm, nimm ein bisschen. Norm holte aus seiner Reisetasche viele fettige, knisternde Päckchen, breitete sie auf dem Stuhl und im Bett aus, nahm dann sein Taschenmesser und machte sich damit an einer Hühnerkeule zu schaffen. Möchtest du vielleicht etwas Schwartemagen? Den habe ich auch. Komm, leiste mir doch Gesellschaft. Danke, ich habe bereits zu Abend gegessen, sagte ich. Der Knoblauchgeruch drang bis in alle Ecken des Zimmers. Mir schien, ich befand mich in der Lagerhalle des Bahnhofs, wo ich noch nie gewesen bin und von der ich auch gar nicht weiß, wo sie sich befindet, und sah auf den Säcken den Seitensprung des eifersüchtigen Ehemannes, wobei ich, Stefan, kein anderer war als die schnurrbärtige, betrogene Ehefrau höchstpersönlich. Ich schüttelte meinen Kopf, um dieses Bild zu verjagen, aber vergebens. Entschuldige, ich habe angefangen, dich zu duzen. Macht dir das was aus? Nein. Bist du verheiratet, wenn es beliebt? Ja. Kinder? Drei. Ich zwei. Das kommt davon, dass ich so selten zu Hause bin. Die ähneln mir aber aufs Haar. Die gleichen Augen, die gleiche Gestalt, alles. Nur die Tochter hat die abstehenden Ohren ihrer Mutter geerbt. Aber wenn sie die Haare darüber kämmt, ist sie echt eine echte Universum. Die werde ich mit einem Botschafter verheiraten, oder? Vielleicht auch noch höher. Möchtest du grieben? Ich habe Fette und welche mit weniger Fett. Ich bin satt, satt, satt, satt, satt! Vertragt ihr euch? Ich kann nicht klagen. Mich vergöttern die meinen. Also, das heißt die Frau und die Kinder. Einmal in 3-4 Wochen komme ich für 1-2 Tage nach Hause. Aber diese Freude und diese Liebe solltest du dann sehen. Sie vergöttern mich einfach. Mein Beruf erlaubt mir leider nicht, mich länger zu Hause aufzuhalten. Solche Liebe und Aufmerksamkeit habe ich sonst nirgendwo angetroffen. Dabei komme ich viel herum. Weißt du auch viel? Ja, es geht. Halt, an wen hat mich deine Stimme soeben erinnert? Als hätte ich sie schon irgendwo gehört. Ja, richtig, das war die Stimme des Klavierstimmers Slavomir, Gott hab ihn selig. Hab ich dir nicht von ihm erzählt? Ach, natürlich nicht, wann sollte ich auch? Eine traurige Geschichte. Nimm doch etwas von dem weißen Hühnerfleisch, wenn's beliebt. Danach wirst du dir noch die Finger lecken. Nimm schon. Du willst nicht? Na gut. Diesen Klavierstimmer Slavomir habe ich vor einigen Jahren in dem Kurort Mataruschka Banja kennengelernt. Nein, nicht in Mataruschka, sondern in Vranjatschka Banja. Ich glaube, es war doch nicht Vranjatschka, sondern Sokobanja. Aber was tut denn das schon zur Sache? Es gibt mittlerweile so viele Kurorte, in die mich mein Beruf führt. Also, in einem dieser Bäder komme ich genauso wie heute Abend in mein Zimmer und sehe, dort liegt schon ein Mann. Es war kein anderer als der besagte Slavomir, der Klavierstimmer. Siehst du, was Schicksal heißt? Ein feiner Herr, ganz vornehm. Das kam wohl vom Klavierstimmen. Damals haben wir uns zum ersten und zum letzten Mal gesehen. Wir machten uns miteinander bekannt, unterhielten uns bis nach Mitternacht. Es gab einen schönen Sternenhimmel mit einer Mondsichel. Er erklärte mir seine Noten, Do, Re, Mi, CGC, zeigte mir seine Stimmgabel, ein klasse Werkzeug, aber damit kannst du nicht einen einzigen Cevapcic aufspießen. Zeigte mir auch den Wiener A-Ton. Warum Wiener, weiß ich nicht, davon verstehe ich zu wenig. Wenn du mich fragst, Wien sollte sich mit dem Wiener Schnitzel zufrieden geben. Wozu auch noch dieser A-Ton? Den hätte man, sagen wir mal, einer anderen Stadt überlassen können, die weniger Denkwürdigkeiten vorzuweisen hat als Wien. Aber egal. Er erklärte mir jedenfalls alle seine Tricks und ich ihm meinen Beruf, das heißt den Verkauf von Auslaufmodellen, Ladenhütern und fehlerhafter Ware. In meiner Branche muss man sich ganz schön anstrengen, aber man kann auch seinen Reibach machen. Glaub mir, Bettnachbar, die Fabriken schmeißen dir diese Ware nur so nach, bloß um sie loszuwerden und ihrem Bankrott noch etwas hinauszuzögern. Meine Sache ist es dann, etwas daraus zu machen. Darin bin ich groß, wenn's beliebt. Leute in Käffern wie diesem kaufen das Zeug, streuen Mottenpulver drauf und verkaufen es wieder als den letzten Schrei. Ehrlich gesagt, die Menschen sind dumm. Sie meinen, wenn ein Mantel nach Mottenpulver riecht, muss er aus reiner Wolle und modisch sein. So sind sie halt. Ich kann nichts dafür. Nun, dieser Klavierstimmer Slavomir bat mich schließlich, ich solle ihn, da ich immer mit dem ersten Hahnenschrei aufstehe, am nächsten Morgen wecken, weil er weiterreisen musste. Er sollte dem Klavier irgendeiner Tabakwarenhändlerin in Bukowiste, wenn's beliebt, den besagten Wiener A-Ton verpassen. Der nächste Morgen war schön, der Himmel heiter und etwas gerötet. Ich stehe auf und sehe, Slavomir sitzt in seinem Bett, hat sich gegen das Kissen in seinem Rücken gelehnt und schaut mich an. »Bravo, Slavomir, du bist ja schon wach. Ich mach nur noch ein paar Übungen für meine Kondition, wenn's beliebt. Stört es dich?« Er schweigt und schaut mich weiterhin an. Ich fange mit den Kniebeugen an, damit fange ich immer an, ich schaffe es bis 120. Da fällt bei der 5. Kniebeuge mein Blick auf Slavomir und ich sehe, er starrt mich immer noch an. Plötzlich spürte ich, wie mein kleiner Zeh am rechten Fuß, der schief und krumm mein ganzes Leben fast unbeweglich gewesen war, auf einmal zuckte, immer wilder tanzte, als wollte er sich von den übrigen Zehen losreißen. Ich drückte den unbotmäßigen Zeh gegen die Matratze, aber es half nichts. Er tollte weiter, immer unerträglicher. Norm redete und redete, während er den Schwartenmagen vertilgte. Steh doch auf, Slavomir. Hey, wie wär's mit ein bisschen Morgengymnastik? Er gab keinen Mucks von sich. Ich sprang aus der Hocke zu ihm hinüber, schaute ihn mir an. Er starrte unbeweglich mit ein wenig aufgerissenem Mund. »Slavomir, was hast du bloß? Steh doch auf! Ich fasste ihn an!« Er war kalt. Eiskalt. Ich erschrak. was nun? Langsam tastete ich mit der Hand am Bein entlang, vorsichtig wie ein Jagdhund, der ein Stück Wild gewittert hat, und dann packte ich plötzlich den verrückt gewordenen kleinen Zeh. Da merkte ich, dass der Zeh ganz ruhig war. Ruhig wie immer. Aber ich, Stefan, spürte noch immer, wie er seinen tollen Tanz vollführte. Wenn ich das Personal benachrichtige, kommt gleich die Polizei, dann gibt es Verhöre, das und jenes, und ich werde mich verspäten, wo ich es doch so eilig habe. So verließ ich klammheimlich das Zimmer, bezahlte die Rechnung, ließ dem Portier ein Trinkgeld, das unterlasse ich nie, setzte mich in meine alte Karre, später schaffte ich mir einen Mercedes, einen 220er Benziner an und verkrümelte mich, während Slawomir, der Klavierstimmer, glotzäugig liegen blieb im Bett, wenn's beliebt. Traurig, denn er war ein guter Kerl, Gott hab ihn selig, er wollte bald in Rente gehen. Jetzt fällt mir gerade was ein. Wien hat neben dem Wiener Schnitzel und dem Wiener A-Ton ja auch noch den Wiener Walzer. Das ist ja wirklich des Guten zu viel. Schläfst du? Hey, schläfst du? Schlaf ruhig. Ich schlafe auch gleich. Das war ein großer Fehler von dir, dass du den Schwartemagen nicht kosten wolltest. Echt hausgemacht. So, und jetzt will ich das Ganze noch mit einem Schliwowitz begießen. Oh. Möchtest du auch ein? Nein? Gut. Wenigstens die Grieben hättest du probieren können, die Fetten oder auch die weniger Fetten, aber egal. Norm wickelte die Reste wieder in das knisternde Papier und stopfte sie in seine Reisetasche. Nachdem er die Abfälle in den Ofen geworfen hatte, murmelte er: Schon spüre ich, wie das Blut in den Magen strömt und ich die nötige Bettschwere kriege. Da werde ich himmlisch schlafen. Traurig, sehr traurig, dass du nichts von Transistoren verstehst. Gute Nacht, mein Bettnachbar, Lehrer, wenn's beliebt. Aber ich tat nur so, als schliefe ich. Ich zitterte am ganzen Körper. Mein kleiner Zeh, obwohl in Wirklichkeit unbeweglich, tobte wie verrückt. Und in meinem Kopf brodelte es. Meiner Tochter Mara wuchsen die abstehenden Ohren von Norms Tochter. Mara schreit, versucht mit den Händen die Ohren am Wachsen zu hindern, aber dann beginnt ihr unter der Nase der Schnurrbart zu sprießen. Sie jammert, läuft über ein Stoppelfeld und durch einen Zaun auf einen dunklen Abgrund zu. Ich renne hinter Mara her, will sie aufhalten, mache den Mund auf, um sie zu rufen, aber vergebens. Kein Ton kommt heraus. Mara springt in den Abgrund, ich hinterher. Währenddessen kichert Mara und jubiliert: Ich heirate einen Botschafter. Während ich immer schneller falle, bemerke ich meine Frau und meine beiden Söhne, wie sie Fledermäusen gleich kopfüber an den knorrigen Maulbeerbaumästen hängen, die aus dem glatten Felsen ragen. Sie tuscheln zunächst verschwörerisch miteinander, sodann rufen sie laut hinter mir her: Du hast unsere Ölsardinen aufgefressen, du Vielfraß! Gib uns unsere Ölsardinen zurück! Mara jubiliert. Ich heirate einen Botschafter. Meine Frau und die Söhne umkreisen mich wie Aasgeier. Meine Frau ruft: Ich auch. Ich heirate auch einen Botschafter. Er wird mich wenigstens ab und zu vornehm zum Abendessen ausführen. Du schuftest ja nur und schuftest und nie führst du mich aus. Zum letzten Mal habe ich in einem Restaurant gegessen, als Safkas Tochter heiratete. Und ihr Kind geht jetzt schon in die Schule. Ich habe nicht mal ein anständiges Kleid. Nichts habe ich. Ich tue nichts als kochen, putzen, waschen, flicken. Stefan, kauf mir ein Ballkleid und führe mich aus zu einem Fest. Mein älterer Sohn ruft: Alter, kauf mir ein Fahrrad. Und der Jüngere verlangt: Schwartemagen mit Grieben. Die Tochter heult wie eine Sirene. Und ihre Mutter flattert währenddessen mit dem Schnurrbart wie mit den Flügeln eines vorsintflutlichen Vogels und antwortet wie ein Echo: Ich heirate des Botschafters Schwartemagen mit Grieben. Der Schnurrbart wächst bei ihr unaufhaltsam und flattert immer heftiger. Das Ende des Abgrunds ist noch nicht zu sehen. Heftiges Klopfen an der Tür unterbrach meinen Fieberwahn an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit, sowie Norms ruhiges, tiefes Schnarchen. »Was ist? Wer ist da?« »Wer ist da?« riefen fast gleichzeitig der aufgewachte Norm und ich. »Ich bin's, Chica Asparagus.« »Was wollen Sie?« »Hat jemand von Ihnen vorhin geklopft?« »Nein, lass uns endlich schlafen.« »Schon gut, Sie brauchen nicht so zu schreien, ich bin noch nicht taub.« »Ich habe mir also schon wieder was eingebildet, immer dasselbe. Dabei war ich sicher, dass hier jemand klopfte, weil er einen Wunsch hatte. Also, gute Nacht.« Nach einigen Augenblicken hörte man erneut Klopfen eines Zeigefingerknöchels gegen die Tür. Norm platzte heraus. »Was ist denn jetzt schon wieder?« »Ja, Sie haben mir nicht gesagt, was war das noch?« »Ah ja, Sie haben mir beide nicht gesagt, ob Sie geweckt werden wollen.« »Ja, bitte um 16:30.« »In Ordnung, ich stelle den Wecker, hoffentlich klingelt er.« »Hoffentlich. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Der soll dich wecken. Der Asparagus. Unsinn, mein Bettnachbarlehrer. Keine Sorge, das mache ich schon. Um 16:30 bin ich schon längst auf und bei meiner Morgengymnastik. Keine Sorge. Morgen musst du unbedingt die Sülze probieren. Aber jetzt schlafen wir. Nur schnarche bitte nicht. Ich tu's auch nicht.« Den Rest der Nacht verbrachte ich sitzend im Bett. Den kleinen Zeh konnte ich durch nichts beruhigen. Ich beobachtete, wie die Flanken des Kohleofens langsam aufglühten und genauso langsam wieder dunkel wurden. In diesem Spiel des roten, warmen Lichts, das mit jedem Augenblick seine Form und seine Intensität veränderte, fand ich Ähnlichkeit mit meinem eigenen Leben. Auch mein Leben taumelte auf und ab, entflammte, brannte noch, sprühte Funken, loderte, verglühte. Aber als auch der letzte dunkelrote Fleck am Ofen verschwand und die Kälte wieder ins Zimmer kroch, fragte ich mich, bin ich denn auch schon am Ende? Nein, keinesfalls. Meine Zeit ist noch nicht um. Mir wird noch manches gelingen. Dummes Zeug. Du erreichst nichts mehr, das ist das Ende. Du hetzest von einem Ort zum anderen, um eintönige, unnütze Vorträge zu halten. Du redest dir und den anderen ein, es für die Allgemeinheit zu tun. Aber in Wahrheit versuchst du nur, mit den schäbigen Honoraren, die du dafür bekommst, die immer größer werdende Teuerung aufzufangen. Denn mit dem Gehalt allein kommst du nicht aus. Es geht um den ganz gewöhnlichen Existenzkampf und nicht um irgendwelche Ideale. Von den Idealen ist nicht einmal die Hülle übrig geblieben, in die du ein wahres Wort packen könntest. Alles ist nur ein abgenutzter Kohleofen voll giftiger Asche. Wie viele Jahre habe ich meine Frau nicht einmal in eine gewöhnliche Gaststätte ausgeführt, von einem Luxusrestaurant ganz zu schweigen. Wann habe ich zuletzt den Kindern Turnschuhe gekauft, trotz des ganzen Kämpfens und der Demütigungen? Nein. Nein, das stimmt nicht. Ich bin kein Ofen voll giftigen Rauchs. Ich habe doch Ideale. Ich arbeite nicht nur fürs Geld. Du lügst. Und warum sollte ich nicht fürs Geld arbeiten? Was ist schlimm daran? Ich stehle das Geld nicht. Ich verdiene es. Und zwar hart. Alle tun das. Warum sollte ich es nicht auch tun? Statt einer Antwort vernahm ich nur Norms Schnarchen. Alle tun es, um zu überleben, nicht wahr? Warum sollte es bei mir anders sein? Alle packen ihren Kampf um die nackte Existenz in die süße Hülle des Allgemeinwohls, der Menschenliebe, der edlen Ideen und der Ideale. Warum sollte ich anders sein? Ich reite solche und ähnliche Fragen aneinander beantwortete sie, suchte Rechtfertigungen für alles, was ich im Leben getan habe und tue. Dabei schlief ich, so verkrampft wie ich war, ohne es zu merken, ein. Geweckt wurde ich durch ein Stück Schlacke, das im Ofen herunterfiel, was in meinem Kopf hallte wie eine lange Folge von »Wenn's beliebt, wenn's beliebt, wenn's beliebt«. Im Zimmer war es ganz kalt geworden. Durch das Fenster schlichen sich die ersten kaum wahrnehmbaren Andeutungen des Tages. Ich strengte meine Augen an und schaute auf das phosphoreszierende Zifferblatt meiner Armbanduhr. 5:45, verdammt. Ich blickte zu Norm rüber. Ohne zu schnarchen, saß er unbeweglich im Bett. Gegen das Kissen in seinem Rücken gelehnt, unbeweglich angelehnt an das Kissen in seinem Rücken. Mich durchfuhr ein Schreck. Ich lauschte angestrengt. Ich hörte nichts. Gar nichts. Nichts außer dem immer stärkeren Pochen meines Herzens. Hat Norm das Schicksal des Klavierstimmers Slavomir ereilt? Fragte ich mich, oder ist das Ganze wieder ein Fieberwahn? Um mich zu vergewissern, dass es kein Albtraum war, stand ich auf und ging auf Norm zu, vorsichtig und leise, ganz leise. Da hörte ich sein zufriedenes, gleichmäßiges, kaum vernehmbares Atmen. Sogleich beschloss ich, mich schnell und unbemerkt aus dem Zimmer zu stehlen. Ich zog mich leise an und nahm meine Reisetasche. Der Morgen stahl sich unaufhaltsam herein. Norm schlief ruhig. Auf den Zehenspitzen schlich ich zur Tür. Ich streckte die Hand aus, ergriff die Türklinke und drückte sie nieder. Sie quietschte. Zum Teufel, er wird noch wach, dachte ich und erstarrte. Ich spürte, wie mein ganzer Körper in eiskaltem Schweiß gebadet war, wie mein kleiner Zeh wieder anfing zu toben und wie mich eine Kraft unwiderstehlich zum Bett zog. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Obwohl ich mich mit meinem ganzen Willen dagegen wehrte, vermochte ich dem nicht zu widerstehen. Ich wandte mich um, ging leise zu meinem Bett, nahm mein Kopfkissen, trat an den schlafenden Norm heran. Er atmete leise und gleichmäßig. Ich hörte es mir gespannt einige Augenblicke an, aber dann, getrieben von einer unheimlichen, dunklen Kraft in mir, drückte ich ihm blitzschnell das Kopfkissen aufs Gesicht. Ich drückte immer stärker, spürte, dass meine Finger vom Drücken blau wurden, wunderte mich, woher ich die Kraft nahm, denn bevor er schlaff zusammensank, hatte Norm nur einmal kurz gestrampelt. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Norm nie mehr aufwachen und seine endlosen Geschichten erzählen würde, legte ich ganz ruhig das Kopfkissen auf mein Bett zurück, machte ebenfalls ganz ruhig eine Kuhle darin, so wie sie der Kopf eines Schläfers hinterlässt, und ging danach ganz leise und ruhig aus dem Zimmer. Ruhig bezahlte ich bei dem schlaftrunkenen Pera Savatijewitsch, genannt Chica Asparagus, die Rechnung. Entschuldigung, der Wecker tat's nicht, wie gewöhnlich. Dieser Tage muss ich ihn Meister Pischter zeigen. Er ist ein sehr guter Handwerker, dieser Meister Pischter. Sein einziges Laster ist, dass er nichts trinkt außer Leitungswasser. Und Ihr Bettnachbar? Ist er aufgestanden? Als ich wegging, schlief er noch, erwiderte ich gelassen. Ich muss ihn gleich wecken, sonst schimpft er mit mir. Auf Wiedersehen, sagte ich ruhig und verließ das Hotel. Die Morgenröte überzog bereits den heiteren und kühlen Himmel. Ich erreichte die Bushaltestelle leicht und beschwingt, ohne eine Spur des Fieberwahns der letzten Nacht. Und jetzt kommt das Wichtigste. Während ich auf den Bus wartete, stellte ich fest, dass mein kleiner Zeh ruhig war, wie einst, sanft und gehorsam, nicht zu vergleichen mit dem Dämon der letzten Nacht. So beruhigt man also unartige Zehen, dachte ich bei mir. Das muss ich mir merken. Falls der Zeh wieder anfängt, verrückt zu spielen, brauche ich nur einen Handlungsreisenden in einem Hotelzimmer zu suchen. Vielleicht sollte ich diese Erfindung bekannt machen, damit auch andere Menschen Nutzen von ihr haben. Und warum nicht auch ich? Warum sollte der Erfinder keinen Nutzen von seiner Erfindung haben? Warum werden im Gegenteil die Erfinder von allen ausgenutzt? Das ist doch äußerst ungerecht. Nein, ich werde meine Erfindung patentieren lassen. Ich werde sie in aller Herren Länder schützen. Jawohl. In diesem Augenblick kam der Bus. Ich stieg ein, setzte mich ans Fenster und betrachtete den Raureif auf den Bäumen. Während der Bus über eine Brücke fuhr, unter der im eisigen Fluss die ersten Sonnenstrahlen badeten, bemerkte ich in der Fensterscheibe ein Gesicht, das mir bekannt vorkam und dem ich freundlich zulächelte, bis ich begriff, dass es mein Gesicht war. Gleich danach begann ich leise, eine Melodie vor mich hinzupfeifen, von der ich bis dahin nicht wusste, dass ich sie kannte. Ich sah die Sonne aus dem weißbereiften Wald emporsteigen und versuchte vergebens, mich zu erinnern, wie dieser rote Ball hieß. Bald darauf erinnerte ich mich weder an Norm, noch an den Vortrag, noch an die Organisatoren, noch an Chica Asparagus, noch an meine Familie, noch an mich selbst. An nichts mehr. Und die unbekannte Melodie strömte von selbst aus meinem gespitzten Mund. Jetzt aber erinnere ich mich an alles. An absolut alles. Ich wollte sie natürlich nicht mit unnötigen Einzelheiten belasten. Das Einzige, woran ich mich noch nicht erinnern kann, ist die Melodie, die ich im Bus gepfiffen habe. Aha, aha, mir scheint, sie ging so. Ja, das war sie. Nein, doch nicht. Das war sie überhaupt nicht. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Diese komische Melodie ging so. Nein. Nein, nein, nein, nein. Nein. Ich höre sie, aber ich kann sie nicht wiedergeben. Aber eines Tages werde ich das auch schaffen. Ich bin sicher, dass ich es schaffe, ganz sicher. Wie Sie sehen, auch das fotografische Gedächtnis hat seine schwachen Punkte. Nichts ist vollkommen. Aber gut, kommen wir zur Hauptsache, Doktor. Sagen Sie mir, ob sich mein Zustand gebessert hat. Ich bin überzeugt, dass es so ist. Ich möchte so schnell wie möglich vors Gericht. Ich glaube, man wird mir einen fairen Prozess machen und ein gerechtes Urteil über mich fällen. Doktor, ich bitte Sie, sagen Sie mir die Wahrheit. Doktor, bitte. Warum schweigen Sie? Warum sagen Sie nichts? Ich hab doch nicht. Wann denn, wann denn? Das ist ausgeschlossen. Und warum hätte ich das tun sollen? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich hab doch nicht etwa auch Sie? Doktor? Doktor, sagen Sie doch etwas. Sagen Sie, wer hat Sie erwürgt? Ich flehe Sie an, Doktor. Hilfe. Hilfe! Jemand hat meinen Doktor erwürgt. Ich heirate ein Fahrrad. Hörspiel von Alexander Obrenovic. Aus dem Serbischen von Mirjana und Klaus Wittmann. Stefan Gerd Baldus. Organisatorin Elisabeth Trissener. Naum Hans-Peter Korff. Kellner Wolfgang Kondrus. Ehefrau Eva Manschott. Tochter Dorothea Sell. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Hans-Gerd Krogmann. Eine Produktion.